Jo, ich bin's. Wie war's in der Bücherei? Och, wie immer. Dein Freund Justus hat angerufen. Ich soll dir etwas ausrichten. Etwas ausrichten? Ja, was denn? Ich hab's aufgeschrieben. Wenn ich mit dem Teig fertig bin, kann ich es dir zeigen. Weißt du es nicht auswendig? Vielleicht braucht er mich. Gewöhnliche Nachrichten könnte ich schon behalten. Aber die von Justus sind es nie. Ja, Justus drückt sich gern merkwürdig aus. Und manchmal kann man ihm nicht ganz folgen. Er ist überhaupt ein sonderbarer Junge. Übrigens, was stand da gestern in der Zeitung? Von einem Luxusauto, in dem Justus einen Monat lang fahren darf? Ja, das war so ein Preisausschreiben einer Mietwagenfirma. Die stellten einen Topf mit Bohnen aus und wer möglichst genau erriet, wie viele Bohnen da drin waren, der sollte den Rolls-Royce mit Chauffeur 30 Tage lang bekommen. Ja, unser Justus rechnete 3 Tage, bis er heraus hatte, welchen Rauminhalt der Topf hat und wie viele Bohnen darin Platz haben. Ja, und damit hat er tatsächlich gewonnen. Mama, bitte, kann ich jetzt den Zettel haben? Na schön. Hier ist deine Nachricht. Sie lautet: Grünes Tor, Römisch 1, die Maschine läuft. Mensch, danke, Mama. Robert, was bedeutet das? Hat Justus die Nachricht irgendwie chiffriert? Gar nicht. Der Text ist ganz klar und eindeutig. So, ich hab's jetzt auch eilig. Ciao. Als Bob Andrews die Innenstadt hinter sich gelassen hatte, war es nicht weit bis zum Gebrauchtwarencenter Tijonas. Titus Jonas hatte den Bretterzaun, der das Anwesen umgrenzte, kunterbunt angestrichen. Bob fuhr im Haupteingang vorbei. 100 Meter weiter, wo der Zaun einen grünen Ozean zeigte, hielt er an. Hier waren Planken, die Just zum privaten Eingang umgebaut hatte. Grünes Tor 1. Bob drückte auf das Auge eines Fisches, der ein sinkendes Schiff betrachtete. Und die Bretter schwankten zur Seite. Er schob sein Rad durch und schloss das Tor. Nun war er in einer Ecke, die sich Justus als Freiluftwerkstatt eingerichtet hatte. Als Bob eintrat, saß Justus Jonas in einem alten Schaukelstuhl. Und Peter Shaw stand an der kleinen Druckmaschine. Peter schob weiße Karten ein. Das war der Sinn von Justus' Nachricht gewesen. Die Druckmaschine arbeitete und Bob sollte durch das grüne Tor zum Treffpunkt kommen. Hi Bob, hier, sieh dir mal unsere zukünftigen Visitenkarten an. Mhm, zeig mal her. 3 Detektive, 3 Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. 1. Detektiv Justus Jonas, 2. Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Donnerwetter, da willst du also wirklich loslegen, Jus? Wir haben doch schon immer davon gesprochen, ein Detektivbüro zu eröffnen. Und mein Gewinn, einen Wagen zur freien Verfügung, setzt uns doch in die glückliche Lage, dem Geheimnis nachzuspüren, wo es uns begegnet. Darum nennen wir uns ab sofort die 3 Detektive. Als 1. Detektiv übernehme ich die Strategie, Peter wird für alle Aufgaben eingesetzt, die körperliche Kraft erfordern, und da du, Bob, mit deinem Gipsbein zurzeit etwas behindert wärst, kommt es dir zu, die Nachforschungen in unseren Fällen zu betreiben. Ja, und außerdem wirst du über unsere gesamte Tätigkeit die Akten führen. Dass ich aber auch immer das Pech habe, irgendwo hinzufallen und mir was zu brechen. Tja, da hast du einen Rekord aufgestellt, dass du die Berge heruntergerollt bist. Berge, Peter, das ist für Rocky Beach ein wenig zu hoch gegriffen. Dennoch bin ich fast 200 Meter den Abhang heruntergerollt. Ja, mein Bein ist mehrfach gebrochen, wie du weißt. Wenigstens kann ich jetzt mit dem Gips Fahrrad fahren. Naja, in Ordnung. Bei meinem Job in der Bücherei komme ich leicht an interessantes Material heran. Neuzeitliche Ermittlungsverfahren erfordern eingehendes Recherchieren. Aber warum beugst du unsere Karte so sonderbar? Naja, die Fragezeichen. Was soll das eigentlich? Auf die Frage habe ich gewartet. Just meinte, du würdest bestimmt fragen. Das Fragezeichen ist das universelle Symbol des Unbekannten. Wir sind bereit, Rätsel aller Art zu lösen. Daher soll das Fragezeichen unser Gütezeichen sein. Drei Fragezeichen bedeutet immer die drei Detektive. Überdies werden die Fragezeichen Interesse wecken. Die Leute werden fragen, was sie bedeuten. Großartig. Wenn wir nur noch einen Fall hätten, dann würde unser Geschäft florieren. Bob, wir haben einen Fall. Einspruch. Es gibt zwar einen Fall für uns, aber man hat uns nicht eingeschaltet. Um was geht's denn? Alfred Hitchcock sucht für seinen nächsten Film ein Haus, in dem es spukt. Mein Vater arbeitet hier beim Film und hat es neulich im Studio mitgehört. Ein Spukhaus? Wieso ist ein Spukhaus ein Fall für uns? Wir können ja das Haus untersuchen und feststellen, ob es daran wirklich spukt. Das wäre Werbung und wird uns zum Start verhelfen. Nur hat Mr. Hitchcock uns nicht darum gebeten, für ihn Spukhäuser zu erforschen. Das meinst du wohl mit deinem kleinen Hindernis? Wir müssen ihn eben dazu bewegen, unsere Dienste in Anspruch zu nehmen. Klar. Was ist schließlich dabei, wenn wir bei einem berühmten Filmproduzenten anklopfen und sagen, sie wollten uns sprechen, Sir? Im Prinzip ist das die richtige Idee. Ich habe ihn schon wegen eines Termins angerufen. Wirklich? Und er sagte, wir könnten kommen? Nein. Die Sekretärin ließ mich gar nicht mit ihm reden. Hitchcocks Sekretärin ist nämlich zurzeit ein Mädchen, das hier in Rocky Beach zur Schule ging. Henrietta Larsen. Henrietta, der Feldwebel. Ach, die. Die hielt doch immer zu den Paukern und schikanierte Jüngere. Ich sag euch eins, wenn Henrietta Mr. Hitchcocks Sekretärin ist, dann stecken wir besser auf. An der kämen noch nicht mal drei voll ausgewachsene Tiger vorbei. Hindernisse machen das Leben doch erst interessant. Peter und ich statten Mr. Hitchcock morgen einen Besuch ab. Bob, du wirst in der Bücherei nach Material fanden. Hier. Was soll ich denn mit der Visitenkarte, Just? Auf der Rückseite steht drauf, nach was du zu suchen hast. Gespensterschloss. Ach, danke, Just. Aber das hätte ich mir auch noch so merken können. Am nächsten Morgen warteten Peter und Justus lange vor Ankunft des Rolls-Royce am Tor zum Gebrauchtwaren-Center. Sie trugen weiße Hemden und Krawatten. Als das Auto anrollte, überstrahlte sein Glanz alles. Es war ein älteres Baujahr mit lang gestreckter Kühlerhaube. Alle Zierleisten und sogar die Stoßstangen waren vergoldet. Der sieht ja aus, als wenn er einem Multimillionär gehörte. Der Rolls-Royce ist der teuerste Serienwagen der Welt. Dieses Modell wurde für einen arabischen Scheich gebaut. Jetzt setzt ihn die Firma hauptsächlich als Werbemittel ein. Mr. Jonas, ich bin der Chauffeur Morton. Guten Tag, Mr. Morton. Aber nennen Sie mich ruhig Justus. Bitte, junger Herr, Sie müssen mich einfach nur Morton nennen. Das gehört sich so. Es gehört sich auch, dass ich meine Dienstherrschaft anrede, wie es dem guten Ton entspricht. Naja, dann eben Morton, wenn es sich so gehört. Besten Dank. Junger Herr, darf ich bitten? Danke, aber Sie sollten uns die Tür nicht aufmachen. Dafür sind wir nicht alt genug. Wenn Sie gestatten, ziehe ich vor, meinen Dienst in gewohnter Weise zu verstehen. Aber wir müssen vielleicht mal ganz rasch ein- und aussteigen. Können wir nicht zwischendurch allein ein- und aussteigen und Sie helfen uns bei Beginn und Ende jeder Fahrt? Sehr wohl, junger Herr. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Und wir sind sicherlich nicht so würdevoll wie die Herrschaften, die sie sonst fahren. Wir haben manchmal ausgefallene Ziele. Hier, das erklärt es vielleicht besser. Ich verstehe, junger Herr. Ich bin von diesem Einsatz sehr angetan. Es ist eine Abwechslung, junge, abenteuerlustige Leute zu fahren. Unser erstes Ziel, bitte. Zum Universumstudio, zu Alfred Hitchcock, bitte. Ich hatte gestern dorthin angerufen. Sehr wohl, die Herren. Ich mache darauf aufmerksam, dass der Wagen mit Telefon und Erfrischungsfach ausgestattet ist. Danke sehr. Aha, das ist ein Funktelefon. Man drückt auf den Knopf und nennt dem Amt die gewünschte Nummer. Hast du eigentlich eine Idee, wie wir ins Studio hineinkommen sollen? Ich habe einen Plan. Hoffen wir, dass er funktioniert. Universumstudio, da wären wir. Bitte fahren Sie in die Einfahrt, Morton. Sehr wohl, der Herr. Hey, Augenblick mal. Der Wachmann, an dem kommen wir nie vorbei. Wo wollen wir denn hin? Wir möchten zu Mr. Alfred Hitchcock. Haben Sie einen Durchlassschein? Wir nahmen nicht an, dass wir einen brauchen. Der Herr hatte Mr. Hitchcock angerufen. Guter Mann, was hemmt unseren Fortgang? Au, Backe. Justus hatte schon als Kind im Theater mitgewirkt und war begabter Imitator. Aber so hatte ihn noch niemand erlebt. Justus hatte die Backen aufgeblasen, die Lippen vorgestülpt. Eine zweite Ausgabe von Alfred Hitchcock. Ich muss wissen, wer Mr. Hitchcock aufsucht. Lassen Sie es gut sein. Ich werde wohl besser meinen Onkel anrufen. Fahren Sie durch. Ich werde Bescheid geben, dass Sie da sind. Danke sehr. Nur zu, Morten. Morten passierte die Einfahrt. Obwohl der Wagen jetzt auf dem Studiogelände war, konnte sich Peter nicht vorstellen, wie sein Freund zu Hitchcock vordringen wollte. Morten bremste vor einer Villa. Auf einem Schild stand Alfred Hitchcock. Im Empfangsraum saß eine junge Dame hinterm Schreibtisch. Peter fiel es schwer, in dieser Henrietta Larsen wiederzuerkennen, bis sie den Mund auftat. Aha, ihr wagt es, hier zu erscheinen, Mr. Hitchcocks Neffen zu spielen. Na, wir werden ja sehen, wie lange die Studiopolizei braucht, um euch an die Luft zu setzen. Warten Sie. Warten? Worauf denn? Du erzählst der Wache, du seist Mr. Hitchcocks Neffe. Das stimmt nicht, der Posten kam ganz von selbst auf die Idee. Halt du dich raus. Justus Jonas ist ein öffentliches Ärgernis. Und ich werde dafür sorgen, dass man ihm das Handwerk legt. Blinder Eifer schadet nur, Miss Larsen. Ich bin überzeugt, dass meine schauspielerische Darbietung Mr. Hitchcocks Interesse finden würde. Oh, du. Aber gewiss, Justus Jonas. Ich möchte schwören, dass Mr. Hitchcock sich diese Darbietung ansehen will. Miss Larsen. Oh, Mr. Hitchcock. Ist etwas passiert, Miss Larsen? Ich hatte nach Ihnen geklingelt. Bitte entscheiden Sie selbst, ob etwas passiert ist, Mr. Hitchcock. Dieser junge Mann will Ihnen was zeigen, was Sie ganz bestimmt interessieren wird. Nun gut, kommt mit mir, ihr Burschen. Setzt euch. Ich habe aber noch 5 Minuten Zeit für euch. Das hier möchten wir Ihnen gern zeigen, Sir. Unsere Karte. Ihr seid also Detektive? Darf ich fragen, was die Fragezeichen bedeuten? Sie sind unser Markenzeichen. Sie symbolisieren offene Fragen und ungelöste Rätsel. Außerdem machen sie neugierig. Aha. Ihr seid auf Werbung bedacht. Naja, aber was führt euch nun zu mir? Wir wollen für Sie ein Spukhaus suchen, Sir. Wir haben erfahren, dass Sie für Ihren nächsten Gruselfilm ein echtes Spukhaus suchen. Wir möchten behilflich sein. 2 Leute sind auf der Suche nach einem geeigneten Haus. Sie sind schon weit herumgekommen. Ich glaube, dass Sie das Richtige finden werden. Wir wollen kein Geld, aber alle berühmten Detektive ließen ihre Fälle in Romanen beschreiben. Dies erst hat ihnen Ruhm eingebracht. Damit wir bekannt werden, wird der Vater von Bob unsere Fälle in Büchern berichten. Er arbeitet bei einer Zeitung. Und wir dachten, dass Sie den ersten Fall unter Ihrem Namen herausbringen können. Ausgeschlossen. Bitte sagt Miss Larsen, sie möchte hereinkommen, wenn ihr geht. Jawohl, Sir. Komm, Peter. Augenblick, ihr beiden. Ich glaube, ihr wart nicht ganz aufrichtig. Was meint Miss Larsen, was ich unbedingt sehen sollte? Doch komm, eure Karte. Ich kann Leute imitieren. Miss Larsen dachte, sie würden sich interessieren, wie ich sie als Jungen darstelle. So, Sir. Ich könnte mir denken, Sir, dass Sie sich irgendwann selbst als Junge in einem Film auftreten lassen wollen. Fürchterlich! Hör auf damit, sofort! Finden Sie nicht, dass ich Sie gut getroffen habe? Sie in meinem Alter? Niemals. Ein aufgeweckter, aufrechter Bursche war ich. Auf keinen Fall diese plumpe Karikatur, die du mir da vorgesetzt hast. Dann werde ich wohl noch üben müssen. Meine Freunde sagen, ich sei gut. Ich verbitte mir das! Versprich mir, dieses Schaustück nie wieder aufzuführen, ich... Ach, zum Kuckuck! Dann werde ich halt ein Vorwort für euer Buch schreiben. Vielen Dank, Sir. Dann sollen wir uns also um ein Spukhaus für Sie bemühen? Na, meinetwegen. Ich kann nicht versprechen, dass ich davon Gebrauch mache, wenn ihr eins findet, aber sucht nur mal. Für Burschen wie dich sehe ich ganz schwarz, Justus Jonas. Du bist einfach zu schlau und das kann kein gutes Ende nehmen. Und jetzt raus hier! Wen wundert das? Ich fand mich an die Wand gedrückt, überrumpelt. Die 3 Detektive hatten sich zu gründlich mit mir beschäftigt. Ach, welch garstige Karikatur. Was bleibt mir anderes übrig, als mich mit Ihnen zu beschäftigen? Nachmittag stellte Bob sein Fahrrad auf dem Hof ab. Peter und Justus waren nicht in der Werkstatt. Bob schob ein Eisengitter zur Seite. Dahinter lag ein langes, breites Rohrstück. Bob schlüpfte in die Röhre und kroch vorwärts. Das war Tunnel 2, einer der Geheimgänge, die ins Hauptquartier führten. Die Zentrale war ein Campinganhänger, den Titus Jonas gebraucht erstanden hatte. Der Onkel hatte Justus erlaubt, den Wagen als Büro zu benutzen. Im Laufe der Zeit hatten die Jungen Altmaterial um den Wagen geschichtet. Von außen war er nicht mehr zu sehen. Mr. Jonas hatte anscheinend ganz vergessen, dass er da stand. Als Bob am Ende herauskrabbelte, saßen Justus und Peter hinterm Schreibtisch. Hey Bob, und hast du was herausgefunden? Aber sicher, Just. Um ehrlich zu sein, ich habe über das Gespensterschloss mehr herausgefunden, als mir lieb ist. Gespensterschloss? Der Name gefällt mir nicht. Abwarten, Peter. Es kommt noch besser. Aber erst möchte ich euch sagen, dass Miss Ginny Norris den ganzen Morgen auf den Fersen war. Du hast diesem Kerl doch hoffentlich nichts merken lassen. Naja, erzählt habe ich ihm nichts, wenn du das meinst. Aber er ließ sich einfach nicht abschütteln. Ja, und als ich dann vor der Bücherei ankam, hielt er mich auf und wollte mit mir über den Rolls-Royce quatschen. Skinny ist einfach neidisch. Er hat gerade in seiner Klasse als Erster den Führerschein gemacht und da kommen wir mit einem Chauffeur an. Als ich dann in der Bücherei an meiner Arbeit saß, sah er mir die ganze Zeit zu. Ich ließ ihn nicht sehen, was ich las. Aber du weißt doch, Just, unsere Karte, auf die du Gespensterschloss geschrieben hattest. Ja, ich habe sie neben den Katalogtisch gelegt und später war sie weg. Mit Skinny Norris können wir uns jetzt nicht befassen. Wir haben einen interessanteren Fall, den wir weiter bearbeiten müssen. Was hast du rausgefunden? So, Moment. Da hab ich's ja. Also, das Gespensterschloss liegt am Hang über einer Schlucht in den Bergen Hollywoods, dem Schwarzen Canyon. Das Haus hieß ursprünglich Schloss Terrell. Es war von Stephen Terrell erbaut worden, einem Schauspieler aus der Stummfilmzeit, der in Gruselfilmen mitspielte. Sein Haus baute er nach einem Spukschloss aus einem seiner Filme. Er war bekannt als der Mann mit den 1000 Gesichtern. Tja, und dann erfand man den Tonfilm und es kam heraus, dass Terrell eine hohe Fistelstimme hatte und mit der Zunge anstieß. Herrlich, das quietschende Ungeheuer. Das muss zum Schreien komisch gewesen sein. War es auch, Peter. Terrell musste das Filmen aufgeben. Er zog sich vollkommen in sein Schloss zurück und allmählich vergaß man ihn. Aber eines Tages fand man 40 Kilometer nördlich von Hollywood ein Autowrack. Der Wagen war von der Straße abgekommen und über eine Klippe gestürzt. Man fand heraus, dass es Terrells Wagen war. Seine Leiche blieb verschwunden. Die Flut hatte sie wohl weggespült. Und bei einer Hausdurchsuchung fand man einen Zettel, darauf stand: Lebend wird die Welt mich nicht wiedersehen, doch mein Geist wird dieses Haus nie verlassen. Stephen Terrell. Je mehr ich von der Sache höre, umso weniger gefällt mir das. Im Gegenteil, es wird immer spannender. Weiter, Bob. Terrell hatte Schulden. Er musste eine Hypothek aufnehmen. Ja, die Bank schickte Leute, die seine Wertsachen holen sollten. Aber die Männer wurden im Haus nervös und lehnten es ab, den Auftrag zu erledigen. Ja, schließlich versuchte man, das Schloss, so wie es da stand, zu verkaufen. Aber niemand wollte es. Ein Häusermakler wollte mal eine Nacht dort zubringen, um zu beweisen, dass alles Einbildung sei. Und um Mitternacht lief er davon. Noch andere Leute versuchten, im Haus zu übernachten. Und einige sprachen... sprachen von einem blauen Phantom und Nebel des Grauens. Blaues Phantom, Nebel des Grauens, sonst nichts, wie? Es kamen sogar einige Wissenschaftler zu Analysen ins Schloss. Sie fühlten sich die ganze Zeit unbehaglich und am Ende stand fest, dass dieses Haus keinen Käufer finden würde. Man sperrte die Zufahrt ab und seit 20 Jahren hat dort niemand eine ganze Nacht zugebracht. Wir gehen hin, und zwar noch heute Abend. Ich hoffe sehr, dass es an diesem Ort wirklich Gespenster gibt. Wenn es stimmt, wäre für Mr. Hitchcocks neuesten Film gesorgt. Dieser Besuch soll nur einen ersten Eindruck verschaffen. Wenn wir etwas Abnormes sehen, fotografiere ich es. Und wenn wir Laute hören, musst du sie aufzeichnen, Peter. Wenn ich etwas aufnehme, werdet ihr nur mein Zähneklappern zu hören bekommen. Und du, Bob, wartest im Wagen, bis wir zurückkommen. Ja, so lasse ich's mir gefallen. Aber man muss schon sagen, verflixt dunkle Gegend hier. Wer das hier Schwarzer Canyon taufte, hatte seine Gründe dafür. Wir sind da, die Herrschaften. Danke, Morten. In einer Stunde sind wir wieder da. Los, Peter. Himmel, hier sieht es aber zum Fürchten aus. Sollen wir nicht bei Tag wiederkommen? Bei Tag passiert nichts. Nur bei Nacht haben die Menschen hier panische Angst erlebt. Ich will aber keine panische Angst erleben. Viel fehlt sowieso nicht, ne? Mir geht's genauso. Aber dennoch verbringen wir heute eine Stunde im Schloss. Aber wenn wir nun den Gespenstern begegnen? Das wünsche ich mir ja gerade. Hier ist der Eingang. Ich wollte, ich könnte meine Beine überzeugen, durchzugehen. Sie möchten umkehren. Meine auch. Aber meine Beine gehorchen meinem Willen. Komm mit. Warte mal, hörst du? Geistermusik. Ich meine auch, ich hätte was gehört. Aber jetzt ist es weg. Vielleicht nur ein Fernsehgerät drüben in den Bergen. Es gibt solche akustischen Phänomene. Na schön, so kann man alles erklären. Aber wenn's die Orgel war, das blaue Phantom... Dann interessiert uns das ganz besonders. Gehen wir rein. Das ist die Wohnhalle. Wir bleiben eine Stunde, dann gehen wir nach Haus. Hast du was gehört? Das Phantom sagt, wir sollen gehen. Warte, das ist nur ein Echo. Die Halle ist ja sehr hoch und rund ist sie auch. Gewölbte Mauern sind gute Schallreflektoren. Mr. Terrell hat es beim Bau berücksichtigt. Er nannte das hier die Echo-Halle. Gute Idee. Ich habe hier nur Spaß gemacht. Dass das ein Echo ist, habe ich längst bemerkt. Wer war das? Ich? Ja, du. Aber mach das bitte nicht nochmal. Keine Angst. Das passiert mir nicht wieder. Komm mal hierher. Das Echo funktioniert nur, wenn man genau in der Mitte steht. Das hättest du mir sagen können. Die Echo-Halle war in Bobs Ermittlungen angeführt. Ich habe meine Empfindungen genau geprüft. Ich spüre keine Furcht, nur etwas aufgeregt. Es vergeht eine gewisse Zeit, bis das Schloss Wirkung auf seine Besucher zeigt. Anfangs spüren sie Unbehagen, das geht über in Beklemmung, die sich zu panischer Angst steigert. Just, das Bild! Es sieht uns an! Welches Bild? Das da! Ich habe gesehen, wie der Seeräuber uns anschaut. Nur eine Täuschung. Wenn ein Maler ein Porträt mit genau gerade ausgerichtetem Blick malt, dann wirkt es so, als ob es dich immer ansieht. Egal, wo du gerade stehst. Aber das Auge ist nicht gemalt. Es ist ein gemaltes Bild mit einem richtigen Auge. Ich fürchte, du irrst dich. Es ist ein gemaltes Auge. Aber wir gehen mal näher. Ich habe mich wohl doch getäuscht. Aber ich glaube bestimmt, ich hätte es blinzeln sehen. Hey, spürst du auch was? Mir ist kalt. Wir sind in einer Kältezone. Kalte Stellen findet man oft in Spukhäusern. Dann ist das hier bestimmt eins. Ich spüre einen eisigen Luftzug, als ob eine ganze Armee Gespenster vorbeizieht. Ich kriege eine Gänsehaut. Ich habe Angst. Sagtest du nicht, dass deine Beine deinem Willen gehorchen? Sicher. Ich will, dass sie laufen. Was war das? Mir egal. Weiter. Morten, fahren Sie uns nach Hause. Sehr wohl, der Herr. Justus Jonas auf dem Rückzug. Ich kann mich eines Anfluges von Schadenfreude nur mit Mühe erwehren. So wenig bin auch ich geneigt, an übernatürliche Mächte im Gespensterschloss zu glauben. Dann spukt es wirklich im Schloss? Und all diese Geschichten sind nicht erfunden? Ich würde sagen, das Haus ist ein Sammelplatz für sämtliche Geister, Dämonen und Werwölfe weit und breit. Dahin gehen wir nie wieder, oder? Ich hoffe, du hast den Schrei auf Band aufgenommen. Dann können wir ihn nochmal anhören und versuchen, ihn zu identifizieren. Ich? Den Schrei aufgenommen? Ich dachte nur ans Weglaufen, nicht ans Aufnehmen. Du hattest Anweisung von mir, alle abnormen Geräusche aufzuzeichnen. Ich gebe aber zu, dass hier mildernde Umstände vorliegen. Wir haben beide das Gefühl von Unbehagen bis zur panischen Angst erlebt. Aber was war denn eigentlich geschehen? Wir hörten ein paar Mal das Echo, wir verspürten einen kühlen Luftzug. Einen eiskalten Luftzug? und denkt an das Bild, das mich mit einem echten Auge anstarrte. Vielleicht nur Einbildung. Im Grunde haben wir nichts gesehen und gehört, was uns geängstigt haben könnte. Aber warum hatten wir Angst? Wir müssen noch mal hin und... Nanu, wir haben den Anschluss doch erst einrichten lassen. Niemand kennt unsere Nummer. Im Telefonbuch steht sie auch noch nicht. Wer kann das sein? Geh doch ran. Ja, hallo? Wegbleiben! Wegbleiben! Wegbleiben? Wo denn? Ich muss jetzt nach Hause. Mir ist eingefallen, dass ich noch was erledigen muss. Ich muss auch noch den Rasen mähen. Ich komm mit, Peter. Es fällt wohl nicht schwer zu erraten, was der Anrufer sagen wollte. Wegbleiben. Vom Gespensterschloss. Am nächsten Tag saßen Peter und Justus in der Zentrale. Bob arbeitete in der Bücherei. Wir stehen vor einem Problem. Wir müssen herausfinden, wer uns gestern Abend anrief. Nicht wer, sondern was? War es ein Phantom oder der Geist eines Toten? Geister von Verstorbenen pflegen nicht zu telefonieren. Und das gilt auch für Phantome. Das war früher so. Warum sollen sie nicht mit der Zeit gehen und modern sein, wie wir? Die Stimme gestern Abend hatte für mich nichts Menschliches. Wenn es dort spukt, beweisen wir es. Wir sollten mehr über Terrell in Erfahrung bringen. Wenn er über das Haus einen Fluch verhängt hat, ist anzunehmen, dass sein Geist darin umgeht. Wir sollten jemanden finden, der uns mehr über ihn erzählen kann. Das liegt aber lange zurück. Wen müssten wir dann nehmen? Weißt du jemanden? Unser bester Fang wäre Terrells Manager, der Flüsterer. Der Flüsterer? Was ist das für ein Name? Ein Spitzname. In Wirklichkeit heißt er Jonathan Rex. Hier ist ein Foto von ihm. So hat also Terrell ausgesehen. Den brauchte man ja nur anzusehen, um Angst zu bekommen. Die Narbe und die Augen lassen einem wirklich das Blut gefrieren. Du meinst den Falschen. Terrell ist der Kleinere, der Mann, der so harmlos aussieht. Der? Der soll all die grässlichen Ungeheuer gespielt haben? Dieser nette Mensch? Er konnte es zu jeder erdenklichen Teufelsfatze verzerren. Wenn er nicht vor der Kamera stand, war er durch sein Lispeln so gehemmt, dass er kaum reden konnte. Also engagierte er Mr. Rex als Manager. Er kann uns sicher erzählen, was wir wissen wollen. Aber wir wissen noch nicht, wo er wohnt. Hast du eine Idee? Das Telefonbuch. Er wohnt vielleicht noch hier im Bereich des Ortsnetzes. Versuchen können wir's. Da steht er. Jonathan Rex. Sollen wir ihn anrufen? Es ist besser, wenn wir uns nicht bei ihm melden. Aber den Wagen sollten wir rufen. Das Haus ist aber weit entfernt. Wie lange dauert es noch, Morten? Wir sind gleich am Ziel, junger Herr. Morten, wir kommen gleich an der Stelle vorbei, wo der Schwarze Canyon abzweigt. Ganz recht. Es ist kurz vor der Passhöhe. Dann machen wir doch einen kurzen Abstecher zur Schlucht. Ich will mir da was ansehen. Sehr wohl, der Herr. So, da wären wir. Oh, da! Autospuren. Über unseren eigenen Spuren von gestern. Ich wollte es den Herrschaften leider nicht sagen, aber ich hatte den Eindruck, dass wir verfolgt wurden. Verfolgt? Noch eine Nuss zu knacken. Aber das hat Zeit. Jetzt möchte ich mich vor dem Gespensterschloss ein wenig umsehen. Prima. Solange wir nicht reingehen, bin ich sehr dafür. Uns interessiert jeder Hinweis darauf, ob ein Mensch sich hier einen Unterschlupf geschaffen hat. Wenn das der Fall ist, müssten wir Hinweise dafür entdecken. Was war das? Da rennen zwar aus dem Schloss. Die rennen ja wie irre die Straße runter. Das sind keine Geister, aber man sollte meinen, dass sie gerade welchen begegnet sind. Der eine hat was fallen lassen, als er stolperte. Das schauen wir uns an. Es ist eine Taschenlampe, Jos. Eine Taschenlampe? Lass mal sehen. Es ist eine ziemlich teure Taschenlampe. Edles Stück. Da ist eine Gravierung drauf. SN. Fällt dir dazu was ein? Skinny Norris. Skinny. Aber das ist doch nicht möglich. Wie sollte der hierher kommen? Denk dran, was Bob erzählte. Skinny war in der Bücherei und eine unserer Karten war plötzlich weg. Morten glaubte, wir wurden verfolgt. Das sähe Skinny ähnlich, hinter uns her zu spionieren, um uns entweder die Schau zu stehlen oder das Geschäft zu vermiesen. Wenn er wirklich im Schloss war, waren sie sehr rasch wieder draußen. Wir waren auch nicht viel langsamer. Aber wir werden es ein zweites Mal versuchen, während Skinny unter Garantie genug hat. Weißt du was? Ich gehe jetzt gleich... Vorsicht, Bus! Da. Mann, wenn der uns erwischt hätte, dann würde es im Schloss neue Bewohner geben. Sieh mal, da oben am Hang ist jemand im Gebüsch versteckt. Ich möchte wetten, dass Skinny Norris darauf geklettert ist und uns den Stein runtergeschickt hat. Wenn er das war, wollen wir ihm Anstand beibringen. Los, den nehmen wir uns vor. Ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Na schön. Hier ist eine Felsspalte. Da können wir uns hinsetzen. Gut. Just da! Eine Lawine aus Stein! Schnell! In die Höhle! Oh nein! Der Ausgang wird verschüttet! Komm nicht raus! Wir müssen ersticken! Mach dir wegen der Luft keine Sorgen. Die Höhle reicht weit in den Berg hinein und es ist genug Luft da. Und es ist noch nicht erwiesen, dass wir hier nicht rauskommen. Hilf mir mal. Wir stemmen uns gegen die Steine und versuchen, sie wegzuräumen. Also gut. 1, 2 und 3. Es klappt nicht. Versuchen wir was anderes. Scheinbar hat ein Wanderer in der Höhle Zuflucht gesucht und ein Lagerfeuer gemacht. Hier ist der Stock, mit dem er sich was gebraten hat. Damit stemmen wir aber keinen Stein mehr los, wenn du das meinst. Das meine ich eben nicht. Hier an diese Ecke sind anscheinend nur wenige Steine runtergekommen. Ich schieb den Stock hindurch. Hier, das klappt. Das Loch ist doch viel zu klein. Dann warte es ab. So, jetzt haben wir diesen größeren Stein freigelegt. Jetzt drück mal hier links unten gegen den Stein, Peter. Aber bitte nicht nach vorn, sondern mehr nach rechts. Ich glaube, mein Plan funktioniert. Es funktioniert! Du bist ein Genie. Du hast uns hier rausgeholt. Lieber Himmel, wie wir aussehen. An der nächsten Tankstelle können wir uns waschen. Und dann fahren wir zu Mr. Rex. Gott sei Dank. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Ist den Herren etwas zugestoßen? Nicht der Rede wert. Sagen Sie, haben Sie vorhin zwei Jungen herkommen sehen? Ja, gewiss. Sie wichen seitwärts vom Weg ab und schlugen sich in die Büsche. Sie hatten wohl dort ein Auto geparkt, denn darauf raste ein Sportwagen davon. Dann hörte ich den Bergrutsch. Ich habe strikte Anweisungen, den Wagen nicht aus den Augen zu lassen. Aber wären Sie jetzt nicht gekommen, hätte ich mich auf die Suche gemacht. Sie hörten die Steine erst fallen, nachdem die beiden weggegangen waren? Ja, junger Herr. Wir sind am Ende der Straße, aber ich sehe hier keine menschliche Behausung. Da ist ein Briefkasten. Darauf steht Rex 915. Dann muss hier auch das Haus sein. Gut, dann steigen wir hier aus. Bleibt stehen, wo ihr seid! Rührt euch nicht von der Stelle, hört ihr? Sir, bitte stecken Sie das Messer weg, wir sind harmlos. Keine Bewegung! Verfehlt! Da war eine Schlange hinter euch. Ich weiß nicht, ob es eine Klapperschlange war, aber es gibt hier welche. Ich bin gerade dabei, die Büsche zu schneiden. Eine Plackerei bei der Hitze. Ich brauche erstmal was zu trinken. Mögt ihr auch eine Limonade? Ja, gerne. Mr. Rex ging voran. In einem Raum mit großer Fensterwand standen Sessel und Tisch. Eiswürfel schwammen in einem Saftkrug. Hinter der Scheibe waren Vogelkäfige. Ich züchte Sittiche. Ist ganz einträglich. Entschuldig mich bitte einen Moment. Was hältst du von Mr. Rex? Na, er scheint ganz nett zu sein, wenn man sich an seine Stimme gewöhnt hat. Das ist wahrscheinlich wegen einer Verletzung am Hals. Da hat er auch so eine hässliche Narbe. Ja, er ist liebenswürdig. Aber er hat nicht im Gebüsch gearbeitet. Seine Hände waren sauber. Hätte er Buschwerk geschnitten, wären sie voll Zweig- und Rindenstückchen. Aber warum sollte er sich das ausgedacht haben? Er kennt uns ja überhaupt nicht. Keine Ahnung. Aber wenn er schon die ganze Zeit an der Arbeit war, wie kommt dann ein Krug mit Limonade und frischen Eiswürfeln hierher? Mensch, du hast recht. Ich habe mir nur schnell etwas übergezogen. Manche Leute stört der Anblick meiner Narbe. Deshalb verberge ich sie auch, wenn Besuch kommt. Sie stammt von einem kleinen Kratzer. Ja, aber jetzt sagt mal, was führt euch eigentlich zu mir? Hier ist unsere Karte. Wir möchten Ihnen einige Fragen über Stephen Terrell stellen. Die drei Detektive. Aha. Was wollte denn über meinen alten Freund Steffen wissen? Es interessiert uns, ob es Mr. Terrell zuzutrauen wäre, dass er als rachsüchtiger Geist in seinem früheren Haus spukt, um die Leute zu vertreiben. Das ist eine gute Frage. Steffen war ein schüchterner Mensch. Deshalb braucht er auch mich als Manager. Bei mir wurde keiner unverschämt. Und er konnte sich ganz seinen Rollen widmen. Er genoss es richtig, dem Publikum Angst einzujagen. Aber dass seine Stimme seinen letzten Film zum Heiterkeitserfolg machte, brach ihm das Herz. Als der Film anlief, verließ Steffen nicht mal mehr sein Haus. Und ich musste alle Besorgungen machen. Ich versuchte zwar noch, ihn zu überreden, dass er es vergessen müsse, aber er kam nicht davon los. Schließlich trug er mir auf, alle seine Filme zu kaufen, was ich auch tat. Dann wollte die Bank, die ihm für den Hausbau ein Darlehen gegeben hatte, das Schloss als Sicherheit übernehmen. Steffen hatte geglaubt, noch viele Filme zu drehen und besaß deshalb kaum Ersparnisse. Damals standen wir zusammen hier in der Halle. Niemals bringen Sie mich von hier weg, sagte er. Was auch mit meinem Körper geschieht, mein Geist wird dieses Schloss nie verlassen. Peter, stapelt die Stangen am Zaun. Bob, machst du den Wareneingang? Es gab viel Arbeit bei der Firma Jonas. Es war 2 Tage her, seit sie Mr. Rex interviewt hatten. Gegen Mittag gab es eine Pause, als der große Lastwagen der Firma in die Einfahrt bog. Titus Jonas kehrte von seiner Einkaufsreise zurück. Rundgütiger Himmel, Titus Andronicus Jonas, was hast du diesmal wieder gekauft? Ich habe eine Orgel gekauft, Mathilda. Ich will Orgel spielen lernen. Eine Orgel? Bei allen guten Geistern, was willst du mit einer Orgel? Das ist eine richtige Orgel mit Blasebalg. Ich habe das Prachtstück in einem Theater in der Nähe von Los Angeles entdeckt, das gerade abgerissen wurde. Du liebe Güte, ich bin bloß froh, dass die Nachbarn so weit weg wohnen. Aber stellt euch mal eine wirklich große Orgel vor. Man kann in so eine Orgel Pfeifen von solcher Länge und großem Durchmesser einbauen, dass ihre Töne vom menschlichen Ohr gar nicht mehr gehört werden können. Was würde eine Orgel nutzen, deren Töne man nicht hören kann? Also ich weiß, dass es spezielle Hundepfeifen gibt, die wir nicht hören. Ihr Ton ist nämlich zu hoch für uns. Töne, die für das menschliche Ohr zu hoch sind, nennt man Ultraschall. Schwingungen, die zu langsam sind, um sie zu hören, werden Infraschall genannt. Äußerst interessant, dieses knappe Lexikon in Akustik. Ich kann Justus einen beachtlichen Bildungsgrad nicht absprechen. Und er beginnt zu ahnen, dass der geschulte Detektiv hin und wieder Phänomene untersuchen muss, die den im Dunkeln tappenden Laien leicht ins Boxhorn jagen. Ach, seht mal, wer da angefahren kommt. Skinny Norris und seine Kumpels. Was will der denn hier? Und warum hält er sich ein Vergrößerungsglas vor die Augen? Ah ja, hier muss es sein. Kennzeichen uraltes Gerümpel, wie man es nur bei Jonas Schrottplatz findet. Was willst du, Skinny? Ah, sieht der. Das ist sicherlich Justus McSherlock, der weltberühmte Detektiv. Ich habe ihn einen Fall vorzulegen, vor dem selbst Scotland Yard kapituliert hat. Ein schändlicher Mord, begangen an einem unschuldigen Opfer. Es ist in der Schachtel. Was ist in der Schachtel drin, Just? Eine tote Ratte. Ich kann verstehen, dass du dem Täter seine gerechte Strafe zuführen willst. Schließlich gehörte das Opfer zu deinem engsten Freundeskreis. Und so viel sich erkennen lässt, starb das Opfer an einer Verdauungsstörung, die davon herrührt, dass es die Prallereien einer gewissen Person, S.N., nicht schlucken konnte. Du hältst dich wohl für sehr witzig. Da fällt mir ein, dass ich auch noch was für dich habe. Diese Taschenlampe. Hier steht ein Monogramm. S.N. Möglicherweise heißt das Skinny Norris. Oder schreckenbleiches Nervenbündel. Kurzstreckenlauf geübt, Skinny. Detektive, dass ich nicht lache, das ist ein gefundenes Fressen für die ganze Stadt. Also doch unsere Karte in der Bücherei geklaut. Es ist jetzt umso wichtiger, dass wir in unserem Fall nicht versagen. Justus! Essen! Just, pass auf! Das Rohr da! Au! Ich glaube, ich habe den Knöchel verstaucht. Tut es noch sehr weh, Justus? Nicht mehr, als ich es verdiene. Ich muss dir was erzählen. Gestern ist was Verrücktes passiert. Eine alte Zigeunerin kam an die Haustür. Sie sagte in ihrem furchtbaren Kauderwelsch, dass sie dich warnen wolle. Sie habe sich Karten gelegt und dreimal jedes Mal daraus gelesen, du sollst dich vor dem Buchstaben GS hüten. Ich lachte natürlich und sagte, sie habe schon recht. GS könnte ja irgendwas heißen. Meinetwegen giftige Spinne. Die war bestimmt nicht richtig im Kopf. GS. Ich denke, Mathilda Jonas hat die Warnung unterschätzt und fehlinterpretiert. GS. Gespensterschloss. Ich soll ins Gespensterschloss? Mir reicht es, wenn ich Berichte darüber lesen muss. Ich erwarte von euch nicht, dass ihr große Entdeckungen macht, aber ich hoffe, dass ihr nacheinander das Gefühl des Unbehagens, der Beklemmung und der panischen Angst empfindet. Wenn ihr diese Empfindungen spürt, prüft ihr, wie weit sie reichen. Wie weit? Letztes Mal spürte ich sie von Kopf bis Fuß, durch Mark und Bein, in jeder Nervenfaser, wenn du es genau wissen willst. Ich meine, in welcher Entfernung vom Schloss ihr das Angstgefühl spürt. Wenn ihr wieder weggeht, in welcher Entfernung vom Haus seid ihr an dem Punkt, wo euch das Grauen verlässt? Das will ich wissen. Vielleicht spürt ihr auch gar nichts. Also? Warum muss Just immer das letzte Wort haben? Ja, das frage ich mich auch jedes Mal. Komm, wollen wir hinein? In 2 Stunden geht die Sonne unter. Na schön. Tun wir doch einfach so, als wären wir in einem Museum. Stimmt, so kommt man sich hier vor. So staubig und alt ist alles. Und so tot. Hoppla. Das Echo. Gut, sehen wir uns lieber die Bilder an. Welches sah dich an, Peter? Das da. Einmal war das Auge lebendig und gleich darauf war es nur gemalt. Das werden wir herausfinden. Stell dich auf einen Stuhl und versuch heranzukommen. Es klappt nicht. Da oben ist eine Galerie. Die Bilder hängen am Drähten vor der Brüstung. Wir können das Bild hochziehen. Als die 2 Detektive eine Treppe nach oben fanden und endlich mit vereinten Kräften das Bild nach oben gezogen hatten, prüften sie es im Schein der Taschenlampe. Ach, Peter, du hast dich getäuscht. Die Ölfarbe glänzt doch nur ein wenig. Ich dachte wirklich, es sei ein Mensch. Aber ich habe mich wohl doch gehört. Na schön, hängen wir es wieder hin. Ui, schau dir das an. Da steht ja ein Sarg. Und da steht was drauf. Lass mal sehen, ein bisschen Staub sogar. Was dieser Schrein birgt, wurde von seinem Eigentümer Hugo Wilson als Vermächtnis dem Manne zugedacht, der ihm so viele Stunden der Unterhaltung schenkte. Stephen Terrell. Was meinst du, was da drin ist? Vielleicht eine Mumie oder etwas Kostbares. Schau mal doch rein. Ah! Hast du das gesehen? Ein feines, sauberes, weißes Skelett, das uns angrinst. Ah, ich nehme an, dass das Hugo Wilsons Vermächtnis ist. Schau mal zum Fenster. Es wird schon dunkel. Komm, wir gehen. Wenn es mir bei Dunkelheit irgendwo ungemütlich ist, dann hier. Peter und Bob wollten das Schloss verlassen, doch sie verirrten sich darin. Auf einmal hörten sie die alte Orgel im Vorführraum. Das kommt aus dieser Richtung. Durch diese Tür müssen wir. Du willst zu dem blauen Band rum? Bist du verrückt? Mir ist auch nicht wohl dabei. Den Weg verirren wir uns richtig. Nehmen wir lieber das kleinere Übel in Kauf. Peter, da vorne, da leuchtet etwas Blaues. Das blaue Phantom. Nichts wie weg hier. Da geht es raus. Bob? Ja, Peter? Das verstehe, wer will. Eben hatte ich noch panische Angst und jetzt gar keine mehr. Seltsam. Ich auch nicht. Sehr schön. Genauso habe ich mir den Besuch im Gespensterschloss vorgestellt. Ich habe in meiner stark eingeschränkten Verfassung nachgedacht und habe etwas für euch. Kreide? Was sollen wir denn damit? Damit werden wir unsere Spuren mit Fragezeichen markieren. Wenn man uns irgendwo sieht, heißt es, dass einer von uns da war. Weiße Kreide steht für mich, blaue für Peter und rot ist Bobs Zeichen. Wäre mir es früher eingefallen, hättet ihr euch nicht verirrt. Mensch, du hast recht. Stellt euch mal vor, jemand sieht an einer Wand ein Fragezeichen. Er glaubt, Kinder hätten dort gespielt und vergisst es gleich wieder. Nur für uns hat es eine Bedeutung. Das ist eine klasse Idee. Es gibt aber noch etwas. Ich habe bei Mr. Hitchcock angerufen. Henrietta sagte, er würde morgen entscheiden, ob man den Film in England in einem verhexten Gutshaus drehen sollte. Das bedeutet, dass wir unseren Bericht bis morgen früh vorlegen müssen. Nein, ohne mich. In das Schloss bringen mich keine 10 Pferde rein. Falsch, Peter. Heute Abend gehen wir dem Geheimnis des Schlosses auf den Grund. Nach Einbruch der Dunkelheit gingen Justus und Peter wieder ins Gespensterschloss. Bob wartete im Wagen, um ihnen zu Hilfe zu kommen, falls sie zu lange wegblieben. Das Esszimmer. Hier gibt's mehrere Türen. Bis später sollen wir gehen. Wenn du mich fragst, hoch! Da vorne war eine Frau. Leuchte mal dort hinüber. Ein Spiegel. Dann muss sie hinter uns gestanden haben. Jetzt ist sie fort. Na schön, gehen wir weiter. Ich kann's kaum erwarten, das blaue Phantom zu knipsen. Meinetwegen. Aber willst du nicht ein Kreidezeichen auf unserem Weg hinterlassen? Du hast recht. Ich hole es sofort nach. Es muss Bob auffallen, also werde ich es auf den Spiegel machen. Hey, der Spiegel schwenkt nach hinten. Ein Geheimgang. Komm mit, ich will wissen, wohin er führt. Hör dir das an. Da spielt wieder das blaue Phantom. Ja, ich hör's. Die Musik scheint direkt durch die Mauer zu kommen. Demnach sind wir direkt hinter der Orgel im Vorführraum. Du meinst, das blaue Phantom ist gleich hier hinter der Mauer? Na, das hoffe ich. Wir wollen ja dem blauen Phantom begegnen und es interviewen. Interviewen? Du würdest es wirklich ansprechen? Wenn wir es erwischen. Wenn es uns erwischt, davor habe ich Angst. Allen Berichten zufolge hat das Phantom nie jemand ein Haar gekrümmt. Wir wissen bald, ob ich recht habe. Lass dir sagen, Angst und Schrecken sind nur Empfindungen. Du wirst sie spüren, aber dir geschieht dadurch kein Leid. Nun, sagt Justus das nur, um seinen Gefährten Mut zu machen, oder ist er dank irgendwelcher Erkenntnisse selbst von seinen Worten überzeugt? Justus, sieh doch! Hier kommt der Nebel hierher! Keine Ahnung, aber der Nebel wird immer dichter. Der Nebel des Grauens. Die höchstmögliche Steigerung der Erscheinung im Spukschloss. Wir wollen jetzt versuchen, hier herauszukommen und das blaue Phantom zu fangen. Ich kann nicht! Ich bin wie gelähmt! Ich kann meine Beine nicht bewegen. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass ich dir erzähle, was ich mir überlegt habe. Ich bin zum Schluss gekommen, dass es im Gespensterschloss tatsächlich umgeht. Das habe ich doch schon immer gesagt. Tatsächlich umgeht, aber es ist kein Geist. Das Phantom dieses Schlosses ist nach meiner Überlegung niemand anderes als Devin Terrell, der für tot gehaltene Filmstar. Was? Du meinst, er lebt? Und er wohnt seit all den Jahren hier? Genau. Ein lebendes Gespenst, das die Leute ängstigt und aus seinem Haus vertreibt, damit es ihm nicht genommen wird. Er will keinem ernstlich was zu Leide tun. Ist der jetzt Wohner? Sicher nur. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es meine Beine woanders hinzieht. Dann wollen wir nun das Phantom entlarven. Der Vorführer. Mach kein Licht. Wir wollen ihn überraschen. Dann erschreckt er vielleicht. Wollen wir uns nicht lieber bemerkbar machen, damit er weiß, dass wir hier sind? Dann versteht er, dass wir keine bösen Absichten haben. Ein vernünftiger Gedanke. Also los. Mr. Terrell! Wir möchten mit Ihnen sprechen. Ich bin Justus Jonas. Bei mir ist Peter Shaw. Wir wollen nur mit Ihnen sprechen. Achtung, Justus! Da kommt ein Netz runter! Du musst Hilfe! Fang! Ich auch! Hör auf, nicht so stark, das bringt nichts. Just, da ist jemand. Ihr kleinen Narren! Warum konntet ihr nicht vernünftig sein und von ihr wegbleiben, wie die anderen? Nun müssen wir uns um euch kümmern. Wer sind Sie? Was haben Sie vor? Ha! Wo ist das du? Er holt Linda. Sie bringt mit Rosa die Perlen ins Versteck. Komm mit und hilf mir. Wir müssen unsere Spuren verwischen. Ich fische hier und komme dem Netz nicht zu Ball. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen. Peter, geht's dir gut? Kommt drauf an, was du unter gut verstehst. Wenn du meine Knochen meinst, ja. Ich bin froh, dass du nicht verletzt bist. Entschuldige, dass ich dich in Gefahr gebracht habe. Aber ich war mir so sicher. Und auf einmal tauchen diese Araber hier auf. Das hätte sie jedem passieren können. Es war doch alles ganz logisch. Wer hätte gedacht, dass wir hier eine Verbrecherbande aufspüren? Nun, ihr zwei Hübschen, habt ihr es hier schön gemütlich? Ihr wolltet nicht auf die Warnungen der alten Rosa hören, die sich damit so viel Mühe gegeben hat. Da seht ihr nun, wie weit ihr gekommen seid. Schade um euch, ihr seid sicher nette Jungen. Warum musstet ihr Burschen so eigensinnig sein? Alle anderen bekamen Angst und blieben weg. Manchmal ist Aufgeben vernünftiger. Ich muss jetzt gehen. Ehe Sie gehen, möchte ich Sie noch etwas fragen. Nur zu, mein Junge, nur zu. In welche kriminelle Unternehmung sind Sie und Ihre Bundesgenossen verwickelt? Oho, vornehme Ausdrucksweise. Nun, junger Mann, wir sind Schmuggler. Wir schmuggeln Kostbarkeiten aus dem Orient, vor allem Perlen. Und dieses Haus ist unser Hauptquartier. Und nun, lebt wohl! Ist dir aufgefallen, dass Rosa, die Zigeunerin, sich beim Ausdrehen nach rechts wandte und Richtung Flur ging? Nein, das habe ich nicht bemerkt. Was spielt das auch für eine Rolle? Na, das war die entgegengesetzte Richtung. Nicht der Weg, den wir gekommen sind. Das lässt vermuten, dass da irgendwo ein Geheimgang sein muss. Das würde auch erklären, warum man im Umkreis der Burg keine Spur von irgendwelchen Bewohnern sieht. Und bei deinen Überlegungen hast du nicht daran gedacht, wie wir hier rauskommen? Allmählich mache ich mir um die Herrschaften im Schloss Sorgen. Wir warten bereits eine Stunde auf sie. Ich glaube, ich sollte sie suchen gehen. Aber Sie dürfen den Wagen nicht alleine lassen, Morten. Die jungen Herren Jonas und Sean sind wichtiger als sein Automobil. Dann komme ich mit, Morten. Es sind meine Freunde. Gut, gehen wir zusammen. Bob und Morten gingen ins Schloss. Die Fragezeichen wiesen ihnen den Weg. Justus Jonas? Hallo? Morten, eine Frau. Ihr nach. Ein Tunnel. Die Frau ist hier durch. Rasch, ehe sie uns entwischt. Morten, da sind Fledermäuse. Riesenfledermäuse, sie greifen uns an. Ruhig Blut, mein Junge. Es sind keine Fledermäuse. Es sind Vögel. Das Licht zieht sie an. Die Frau ist wohl über alle Berge. Wir wollen im Dunkeln zurückgehen. Ich glaube nicht, dass die beiden Freunde durch den Tunnel gebracht wurden. Ihre Entführer hätten sie absetzen müssen, um die verborgene Tür zu öffnen. Das hätte dem jungen Herrn Jonas Gelegenheit gegeben, ein Zeichen anzubringen. Hier ist aber kein Zeichen. Hilfe! Das ist Justus! Los! Just, Peter! Bob! Gott sei Dank! Schnell, schneidet uns los! Ihr habt ihr uns gefunden? Ja, ganz einfach, wir sind den Fragezeichen gefolgt. Dann sahen wir eine Frau und rannten ihr nach in einen Geheimgang. Da wurden wir dann von Vögeln angegriffen. Ja, die Frau nutzte das aus und machte sich aus dem Stau. Als wir zurückkamen, hörten wir deine Hilferufe und sind sofort hergekommen. Vögel? Was waren das für Vögel? Das habe ich sie doch nicht extra gefragt. Sie führten sich jedenfalls auf wie Adler. Sie waren ganz harmlos. Nur das Licht zog sie an. Es waren anscheinend Sittiche. Sittiche? Los, kommt alle mit. Wir müssen schnell was unternehmen. Sieh an. Sittiche. Der aufmerksame Hörer kann wohl sagen, dass sie ihm nicht ganz unbekannt sind. Ich wusste es. Der Tunnel führt zur Voliere, in der Mr. Rex die Sittiche hat. Der Ausläufer des Schwarzen Canyons liegt parallel zum letzten Stück der oberen Talstraße. Dazwischen sind nur ein paar hundert Meter Geröllhalde. An die Möglichkeit hatte ich nicht gedacht. Schlucht und Straße beginnen weit voneinander entfernt und dazwischen ist nur der Berg. Im Haus sitzen Mr. Rex und noch ein Mann. Sie spielen Karten. Wir wollen sie überraschen. Macht eure Lampen aus. Nun, was gibt es? Wir möchten gerne mit Ihnen sprechen, Mr. Rex. Na schön, kommt rein. Das ist mein alter Freund Charles Grant. Charlie, das sind die Jungen, die sich mit dem Schloss beschäftigen. Seid ihr denn den Geistern schon begegnet? Ja, wir haben das Geheimnis entschleiert. Sie und dieser Mann sind die Gespenster, die im Schloss spuken. Eben noch hatten sie Peter und mich im Schloss gefangen. Das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Ich wette, du kannst sie nicht beweisen. Sehen Sie Ihre Schuhspitzen an. Ich habe unser Geheimzeichen draufgemalt. Ich fasste Ihre Schuhe an und entdeckte dabei, dass Sie immer dieselben Schuhe anhatten. Ich begriff, Sie waren immer dieselben zwei Männer, in wechselnder Verkleidung. Ihr dürft nicht glauben, dass wir euch etwas Böses zufügen wollten. Ich war gerade auf dem Weg, um euch loszubinden. Aber da hatten mich eure Freunde schon gesehen. Wir sind keine Mörder und auch keine Schmuggler. Wir sind nur Gespenster. Doch, ich bin ein Mörder. Ich habe Stephen Terrell getötet. Ach ja, richtig. Den brachten sie um die Ecke. Aber das zählt wohl kaum. Die Polizei dürfte anders darüber denken. Wir melden den Fall besser der Dienststelle. Nein, warten Sie! Lassen Sie mir kurz Zeit! Ich werde Ihnen Stephen Terrell vorstellen. Sie meinen seinen Geist? Natürlich! Sprechen Sie mit seinem Geist! Er wird Ihnen erklären, warum ich ihn umgebracht habe. Wenn Sie mich also bitte entschuldigen würden... Halt! Bleiben Sie hier, Mr. Rex. Regen Sie sich nicht auf. Er will nicht fliehen. Er kommt gleich wieder. Wenig später ging die Tür wieder auf. Doch es war nicht der Flüsterer. Er war kleiner, sah jünger aus, hatte sorgfältig gekämmtes, graubraunes Haar und trug eine Tweedjacke. Guten Abend. Ich bin Stephen Terrell. Sie wollten mich sprechen? Was? Aber ich blick gar nichts mehr. Mr. Terrell, Sie sind doch Jonathan Rex, der Flüsterer, stimmt's? Was? Der Flüsterer? Aber der ist doch größer, hat eine Glatze und... Wie die Herrschaften belieben. Blitzschnell riss Terrell sich die Perücke herunter. Dann stellte er sich aufrecht hin, sodass er viel größer wirkte und kniff die Augen zusammen. Keine Bewegung, wenn euch euer Leben lieb ist! Mr. Terrell und Mr. Rex sind wirklich eine Person. Ja, sobald ich mir diese künstliche Narbe an den Hals klebte, meine Perücke abnahm und Schuhe mit hohen Einlagen anzog, war Stephen Terrell ausgelöscht. Seht ihr dieses Bild? Da sind Mr. Rex und ich drauf zu sehen. Das war eine Trickaufnahme, damit die Täuschung vollkommen war. Zwei verschiedene Männer. Am Anfang meiner Karriere fand ich mein Lispeln hinderlich für Verhandlungen. Deshalb erfand ich die Figur des Flüsterers als mein Manager. Sprach immer mit scharfem Zischen, das mein Lispeln versteckte. Und sah so bedrohlich aus, dass mir Verhandlungen keine Schwierigkeiten bereiteten. Niemand außer Charlie Grant wusste, dass ich beide Männer in meiner Person vereinigte. Das Verfahren bewährte sich, bis ich meinen ersten Tonfilm drehte. Damals lachte die ganze Welt über mich. Es war niederschmetternd für meinen Stolz. Ich zog mich in mein Heim zurück. Als ich dann erfuhr, dass die Bank mir das Schloss nehmen wollte, war ich verzweifelt. Beim Bau hatten die Arbeiter damals eine Verwerfung im Gestein des Schwarzen Canyons entdeckt. Die dadurch entstandene Höhlung lief quer durch das Innere des Bergkamms zur anderen Seite, wo die Talstraße endet. Ich ließ den Gang abstützen und brachte heimlich eine verborgene Tür an. Dann trat ich als Jonathan Rex auf, erwarb das Land am Ende des Geheimgangs und baute mir dort ein Häuschen. Auf diese Weise konnte ich im Schloss ein- und ausgehen. Ich unternahm oft lange Fahrten mit dem Wagen, um meine tiefen Depressionen abzuschütteln. Eines Tages fuhr ich die Uferstraße entlang. Da kam mir die Idee, einen Unfall vorzutäuschen. Also ließ ich meinen Wagen über die Klippe stürzen. Das war Stephen Terrells Ende. Für mich existierte er auch nicht mehr. Und mir war das recht so. Aber ich wollte mein Schloss behalten. Der Gedanke, dass es einem anderen gehörte, war unerträglich. Ich sorgte also dafür, dass die Polizisten, die das Haus durchsuchten, schleunigst wieder draußen waren. Als die Bank Leute schickte, die meine Habe wegtragen sollten, ließ ich die Gespenster noch kräftiger rumoren. Als Jonathan Rex, Züchter seltener Vögel, sparte ich, um es selbst kaufen zu können. Ich hatte fast die Anzahlung zusammen, da kamt ihr Jungs mir in die Quere. Haben Sie uns nach unserem ersten Besuch angerufen, um uns Angst zu machen? Das habe ich. Ich dachte, das würde euch eher abhalten. Aber woher wussten Sie, dass wir an jenem Abend kommen wollten und wer wir waren? Charlie Grant ist mein Späher. Nahe beim Eingang zum Schwarzen Canyon steht verborgen ein Häuschen. Dort wohnt er. Sieht er jemanden auf die Schlucht zu gehen, ruft er mich an und ich empfange ihn. Als Charlie den Rolls-Royce einfahren sah, erkannte ich aus seiner Beschreibung den Wagen, von dem ich in der Zeitung gelesen hatte. Der Gewinner hieß Justus Jonas. Ich rief also einfach die Auskunft an und ließ mir die Nummer geben. Deshalb ist Skinny mit seinem Freund so schnell ausgerissen, als wir sie besuchten. Die beiden anderen Jungen? Ja, Charlie hatte mich gewarnt und ich erwartete sie. Dass ihr aber auch auftauchtet, traf uns unvorbereitet. Das möchte ich erklären, Jungs. Als ihr angefahren kamt, war es zu spät, Steffen zu benachrichtigen. Dann brachte ich versehentlich die Steine ins Rollen. Es war keine Absicht. Ich wartete, bis ihr draußen wart, sonst wäre ich euch zur Hilfe gekommen. Na schön. Einige Punkte sind mir aber noch unklar. Am Nachmittag, als wir sie besuchten, Mr. Terrell, hatten sie einen Krug Limonade bereitgestellt und sagten, sie hätten Buschwerk geschnitten. Und das stimmte nicht. Als ihr euch aus der Höhle im Berg befreit hattet, beschattete Charlie euch auf dem Weg zum Wagen. Er hörte, wie ihr dem Fahrer meine Adresse nanntet und rief mich an. So konnte ich mich auf euren Besuch vorbereiten. Gibt es sonst noch etwas? Eine ganze Menge. Erstens, das war mit dem Auge, das uns auf dem Bild anstarrte. Das war mein Auge. Hinter der Bildwand ist ein Geheimgang und im Bild ist ein Loch. Aber als wir das Bild später untersuchten, war kein Loch drin. Nachdem ihr davongelaufen wart, hängte ich ein anderes, ähnliches Bild dort auf. Für den Fall, dass ihr nochmal zurückkommen und nachsehen würdet. Und das blaue Phantom? Ja, und die alte Orgel, die so unheimliche Töne von sich gab? Die Nebel des Grauen, das Gespenst im Spiegel, der kalte Luftzug in der Echohalle. Das erzähle ich euch nicht gerne. Das wäre so, als wenn ein Zauberer seinen Trick erklärt. Ich glaube, es ist mir gelungen, einige ihrer Methoden zu durchschauen. Der kalte Luftzug war das Gas, das beim Schmelzen von Trockeneis frei wird. Es drang durch ein Loch in der Wand. Die Musik war eine Schallplatte, die rückwärts abgespielt wurde. Das blaue Phantom war wahrscheinlich Gase, ein dünnes Gewebe mit Leuchtfarbe getränkt. Die Nebel des Grauen waren sicherlich Chemikalien, die Rauch entwickelt. Stimmt genau, Junge. Ich nehme an, dass du die Methoden nachspüren konntest, sobald du gemerkt hattest, dass hinter den Erscheinungen menschliche Kräfte wirken. Richtig. Der Geist im Spiegel war wohl eine Projektion. Nur über eine Sache bin ich nicht im Klaren. Wie gelang es ihnen, das Gefühl der Beklemmung hervorzurufen? Verlangt nicht, dass ich euch alles erkläre. Etwas möchte ich doch für mich behalten. Am nächsten Morgen brachte Morton die Jungen zu Mr. Hitchcock nach Hollywood. Diesmal hatten sie keine Schwierigkeiten, zu Alfred Hitchcock vorzudringen. Na, ihr Jungs, was gibt es zu berichten? Wir haben ein Spukschloss gefunden, Sir. Oh, wirklich? Und was für eine Art Gespenst ist dort anzutreffen? Das ist das Problem. In dem Haus spukt ein Mensch, der noch gar nicht tot ist. Die drei Fragezeichen erstatteten Mr. Hitchcock Bericht. Es freut mich, dass Stephen Terrell noch am Leben ist. Er war ein großer Künstler. Es reizt mich zu erfahren, wie er die Atmosphäre des Grauens im Schloss schuf. Das wollte uns Mr. Terrell nicht sagen, aber ich glaube, ich habe es erraten. Ich las kürzlich ein Buch, um meinem Onkel beim Zusammenbau einer Orgel zu helfen. Darin war erwähnt, dass Schwingungen, die unterhalb des Schallfrequenzbereichs liegen, also Töne, die fürs menschliche Gehör zu tief sind, auf das Nervensystem merkwürdige Auswirkungen haben. Ich vermute, dass sich in der ausgedienten Orgel Pfeifen befinden, die so langsame Schwingungen erzeugen, die weniger gehört als vom Nervensystem wahrgenommen werden. In gewisser Entfernung wirken sich diese Schwingungen als Unbehagen aus. Aus der Nähe rufen sie Angst und Entsetzen hervor. Junger Mann, du hast ganze Arbeit geleistet und das Rätsel des Gespensterschlosses gelöst. Das wäre also geschafft. Aber was wird nun aus Stephen Terrell? Er hat eine Idee. Er will die Ersparnisse aus der Sittichzucht für den Rückkauf der Burg verwenden. Zunächst will er als Stephen Terrell, der lang verschollene Filmstar, wieder auftauchen. Dann will er seine Burg gegen Eintrittsgeld für Besucher freigeben und in seinem Kinosaal seine berühmten alten Gruselfilme zeigen. Die Touristen werden in Scharen ankommen, um an den Filmen ihren Spaß zu haben und sich beim Nebel des Grauens und den anderen Tricks zu gruseln, die Mr. Terrell in die Burg eingebaut hat. Ah, eine ausgezeichnete Idee. Ihr drei habt wertvolle Arbeit geleistet, auch wenn ihr nicht in der Lage wart, ein echtes Spukhaus aufzutreiben. Naja, ich will zu meinem Wort stehen und zu dem Bericht über euren Fall die Einleitung schreiben, wenn das Manuskript vorliegt. Vielen Dank, Sir. Das wird für die drei Detektive sehr förderlich sein. Vielleicht ist dies ein Trost. Es bereitete solche Schwierigkeiten für uns, ein echtes Spukhaus zu finden, dass ich diesen Plan aufgegeben habe. Aber erzählt mir etwas über eure Pläne. Wir sind Detektive. Wir werden uns sofort nach einem neuen Fall umsehen. Ich nehme nicht an, dass ihr wieder an mich herantreten wollt und für euren zweiten Fall, wenn ihr einen gefunden habt, meine Einführung bittet, oder? Nein, Sir. Ich dachte, wir könnten vielleicht eure Dienste gelegentlich von Nutzen sein. Jederzeit, Sir. Unser Leitspruch heißt,